siehst du schwarze Wolke ziehen. Ein Donnergrollen in dir steigt Adrenalin. Die Ankunft von dem Dämon auf der Erde ist vollzogen. Fürstet euch, ihr Menschen, wenn die Katastrophe toben. Durch den Himmel siehst du schwarze Wolke ziehen. Ein Donnergrollen in dir steigt Adrenalin. Die Ankunft von dem Dämon auf der Erde ist vollzogen. Fürstet euch, ihr Menschen, wenn die Katastrophe toben. Ein Tor wurde geöffnet in eine dir fremde Welt. Die Menschen erschaffen das Unheil mit ihren eigenen Händen selbst. Durch die Manipulation von Raum, Wetter und Zeit. Auf der Suche mit dem Bestreben nach der gesamten Vollkommenheit. Ist es der Leichtsinn, der sie immer weiter vorantreibt? Glauben, er kommt nicht von Wissen, und Wissen ist nur eine Phase des Denkens. Menschen, sie sind überheblich, ohne den Sinn von dem Sinn zu verstehen. Sie wollen die Urteile fällen, doch fallen, als wäre die Fahrbahn bedeckt von dem Schnee auf dem Eis. Bewegt sich der Hochmut kollektiver Denkweisen. Ihr habt scheinbar nicht verstanden, was es letztendlich für alle bedeutet, ein Leben zu leben, wie ihr es euch will. Für eine Umkehr längst zu spät beginnt dieser Planet sich gegen das Virus in Form dieser Menschen zu wehren. Und sie werden als Eindringlinge gesehen, die es zu bekämpfen gilt. Die Erde, sie schickt einen Boten, der das Böse verkörpert, Dämonen. Stürme und Blitze, sie toben. Das Unheil kommt über alle, die diesen Planeten besiedelt bewohnen. Durch den Himmel siehst du schwarze Wolke ziehen. Ein Donnergrollen in dir steigt Adrenalin. Die Ankunft von dem Dämon auf der Erde ist vollzogen. Fürchtet euch, ihr Menschen, wenn die Katastrophe toben. Durch den Himmel siehst du schwarze Wolke ziehen.